bin eigentlich doch, ich glaube aber, dass ich anderen Leuten gegenüber manchmal doch recht ein Hindernis bin, weil ich doch ziemlich eigensinnig bin und ja, dass ich ziemlich energisch sein kann. Und wenn mir irgendwas nicht gefällt, eine Meinung von jemandem, dann sage ich das auch so oft, bis er es endlich hört. Ne? Weil manchmal versuchen die Leute das auch zu übergehen. Und viele Leute, die eigentlich mehr diese Führerposition in irgendwelchen Klicken haben, fühlen sich also durch mich arg bedrängt, obwohl ich überhaupt nichts mache. Ich bin einfach nur da. Und das reicht den Leuten manchmal schon, über mich herzuziehen. Das ist ganz komisch. Aber so bin ich. Sag mal, und da wir von dem Buch sprechen, ich nehme an, du hast es gelesen? Nee, eben nicht so in einem durch, ne? Ich habe höchstens mal hier und da mal nachgeblättert oder so. Ich habe mein Buch ja sowieso im Kopf, weil das ist ja mein Leben irgendwo. Ja. Das vergesse ich auch nicht so schnell. Ich wollte dich fragen, also ob du dich in dem Buch wiederfindest, also ob du das bist, die da beschrieben worden ist. Ja, das ist doch irgendwie so ein ziemlich merkwürdiges Gefühl. Ich wollte oft schon mal, wie ich vorhin schon gesagt habe, mal ganz objektiv an das Buch rangehen und es angefangen zu lesen. Es geht einfach nicht, weil sich bei mir noch einfach zu viele Wege hinzukommen, die einfach in dem Buch nicht drin sind, weil es dann wahrscheinlich 3000 Seiten gekriegt hätte. Mir fallen also zu jeder Seite immer noch viele Sachen hinzu und das Gefühl ist sofort wieder da, so dass sich das Buch eigentlich für mich nicht lohnt zu lesen. Das ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Und hast du irgendwie mit anderen Jugendlichen gesprochen über das Buch oder hast du irgendwie ein Echo gehört, also von anderen Jugendlichen? Ja, eigentlich... Ich habe mit Jugendlichen darüber gesprochen, aber meistens mit solchen Jugendlichen, die sowieso noch das erste Mal überhaupt konfrontiert worden sind mit der Droge und mit diesem ganzen Milieu. Und die sind dann meistens so vom Kopf geschlagen, dass die nicht mehr rausbringen, es ist erst rein. Und sowas mache ich alle nicht so gerne hören. Ich habe eine Kritik, also viel lieber so, wie meine Arbeitskollegin neulich sagte, dass da in Hamburg im Laden kam also ein Typ rein, kauft sich das Buch, kommt nach 2 Tagen wieder, knallt das Buch auf den Tisch und sagt, so was Beschissenes hat er dann noch nie gelesen. Also es ist so eine alte Drecksau. Und dann wundert sie sich, dass sie da landet und so. Und das ist überhaupt wahrscheinlich von einer ganz falschen Seite aus gesehen. Ich weiß auch nicht, was er sich dabei gedacht hat. Also ich hätte es gern gehabt, wenn ich gerade den Tag da gewesen wäre in der Filiale und hätte es mir gesagt. Ich hätte doch ziemlich so gerne mal gewusst, was er, wieso, von welchem Standpunkt er überhaupt in die ganze Sache rangegangen ist. Was, weiß nicht, ob er jetzt ob er ein guter, kritischer Typ sein wollte, als er es durchgelesen hat, oder ob er das Ganze nicht verstanden hat und meint, das ist seine Geschichte vom Mars oder so. Das Buch endet mit der Beschreibung einer Riesenkalkgrube. Ihr wolltet euch Blockhäuser da unten bauen, Tiere halten, alles da haben, was man zum Leben braucht. Also weg von den Spießern, denjenigen, die keine Drogen nehmen. Den einzigen Weg, der zu ihnen führt, wolltet ihr wegsprengen. Christiane, wie siehst du das heute? Ich meine die Aussicht, die Perspektive. Also, jetzt käme ich mir wahrscheinlich vor, da unten wie im Kerker. Wenn du mir das so vorstellst. Wie gesagt, weil ich ja lernen will. Und da unten gibt es keine Literatur. Ne? Ich habe eigentlich mehr so das Verlangen danach, mit Menschen zusammen zu sein. Ne? Und deshalb würde ich heute also nicht gerne eingesperrt in einer Kalkkuhle leben. Ich sehe die Probleme heute auch viel objektiver. Ich will damit nicht sagen, bloß weil ich jetzt glücklicher bin, dass die Welt also auch in Ordnung ist. Das ist sie durchaus nicht. Aber ich betrachte das so ganz gerne und ich betrachte auch mich irgendwo. Ich versuche es immer, mich mal irgendwo zu sehen. Ne? So, ich glaube, ich habe neulich erst mit einem Mädchen darüber gesprochen, die erzählte mir, dass sie so viel über sich eine Zeit lang nachgedacht hat, dass sie also überhaupt nicht mehr wusste, wo sie überhaupt ist. Dass sie überhaupt nicht mehr ihre Umwelt wahrgenommen hat und welche Rolle sie darin spielt. Und das ist eine Sache, ich glaube, die dauert Jahre, bis man dahinter kommt. Ich bin immer noch nicht dahinter gekommen. wer ich bin und so. Und das ist auch noch immer, ich manchmal noch so ein bisschen mangelndes Selbstvertrauen habe. Ich bin insoweit, dass ich also ein anmachender Text über Fixer oder sowas macht mir überhaupt nichts aus. Ich gehe manchmal ein paar Alternativbuchläden und dann blätter ich erstmal die ganzen Bücher durch. Es gibt ja richtige Anleitungen und so für einen Kokser. Und die lese ich mir mal durch und dann gucke ich mir das alles an. Ja, dass ich nun meine, ich müsste den Typen nun gleich anhauen, wo es hier um der nächsten Ecke was gibt, ist Quatsch. Ne? Was würdest du den Jugendlichen, also die jetzt dieselben Erfahrungen machen, wie du sie gemacht hast, was würdest du diesen Jugendlichen, die wahrscheinlich jünger sind als du jetzt, für eine Botschaft mitgeben, die über das Buch hinausgeht? Also eine Philosophie ist es nicht, es sind bloß die Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass in dem Moment, wo man sich in eine Clique reinbegibt, die ein ganz bestimmtes Insider-Image haben, dass da der Verstand und die Kritikfähigkeit so dermaßen nachlässt. Denn das beste Beispiel, was ich jetzt mal anführen kann, das Besseres fällt mir nicht ein, ist das Dritte Reich. Wenn irgendwo jemand mitzieht, dann hört diese Kritikfähigkeit auf. Und das halte ich also für ziemlich gefährlich. Und seit ich jetzt also in keiner festen Clique mehr drin sind, lediglich Freunde habe, mit denen ich Meinungen austauschen kann, ohne dass die mich gleich rausschmeißen. Und dass ich auch die Kleidung trage, die mir gefällt, dass ich mich doch so eigentlich ziemlich gut fühle. Es ist also wesentlich ein besseres Gefühl. Denn wenn ich manchmal so diese Insider-Looks sehe, so auch die Mode und sowas, denn irgendwann kommt mal jemand, der wird Rechenschaft verlangen. Und wenn es nur der Junge von nebenan ist, den man ganz toll findet. Ne? Und ich finde, man sollte immer zu dem, was man tut, stehen. Auf jeden Fall. Und nicht nur mit dem Grundsatz, ich will jetzt in dieser Clique sein innerhalb dieser Clique will ich mich nicht unterscheiden. Denn wenn alle schwarz tragen, ich mache dann nicht weiß tragen oder so. Und das ist eigentlich das, was ich daraus gelernt habe. Ich sehe hier also die Bücher, du liest viel. Dublin, Alexanderplatz sehe ich gerade. Oder hier eben das Wagenbach-Buch. Bist du in der Buchhandlung drauf gekommen oder woher hast du das Interesse? Ja, dieses... Ich habe eigentlich viele Bücher daraus, die stammen aus der Schullektüre von einem Freund von mir. Der hat die mal mitgebracht, die haben das in der Schule durchgenommen und dann haben sie mir das meistens geschenkt und mal dagelassen. Dann habe ich mir das dann durchgelesen. Ich bin auch durch ein paar Bücher, da bin ich alleine drauf gekommen und dann auch mal im Bücherjournal abends im Fernsehen. Da habe ich auch ein paar Bücher raus. Die haben mich interessiert und das habe ich mir dann entweder so gewünscht oder habe mir die selber gekauft. Und dann gucke ich eigentlich mal so nach, wenn wir neue Bücher bekommen, dann lese ich immer mal die Kritiken. Und wenn mir das dann einigermaßen zusagt, dann nehme ich mir das mit. Das ist aber eigentlich alles das Gleiche. Irgendwo habe ich eine Menge Philosophie dabei und weil ich finde, eine Philosophie kann man immer bestreiten. Das ist nie was Erforschtes, also so wie ein Ohr funktioniert, sondern es sind doch immer die eigenen Meinungen. Und man kann sich immer noch ein bisschen was dazu erfinden. Und also weil immer noch meine Bibel ist immer noch das Frommbuch. Und es hat sich jetzt noch ein bisschen erweitert, dass ich jetzt auch noch andere Sachen von Fromm lese. Und ich habe das dann mal verglichen mit den Freudschen Ansichten und bin also enttäuscht von dem Freud. Also der ist doch, finde ich, sehr weiberfeindlich und hat doch so ziemlich manchmal einfache Methoden, irgendwas zu analysieren. Und wie er zum Beispiel meint, dass Kriege aufgestaute Aggressionen seien. Und das ist überhaupt nicht meine Ansicht. Ich habe mal neulich darüber gelesen, dass wer so überhaupt jemals in der Armee gedient hat, der weiß, dass er den Soldaten, den er da hinten abzuknallen hat, überhaupt nicht hasst, sondern es einfach nur tut, weil er muss oder weil er fanatisch für Vaterland und König ist oder so. Und das alles rauszufinden und mir selber so ein Bild davon zu machen, das macht mir nicht Spaß und deshalb bewege ich mich so auf dieser Ebene.